Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Ingmar Bergman war der Gründungsvater des modernen europäischen Autorenkinos. Und auch deshalb lernt man das Genie von Ingmar Bergman am besten immer noch über seine Filme kennen. Anke Lewicke ist bei mir im Studio. Anke, was war deine Bergman-Initialzündung? Naja, die Fernsehserie Szenen einer Ehe, die habe ich als Jugendliche gesehen. Und das war sicher nicht ein Film, der einen so idealistisch auf die eigene Beziehungszukunft hat blicken lassen. Also ich war da schon ziemlich irritiert, verstört. Fand den Film aber auch ziemlich revolutionär, weil er ja das bürgerliche Bild der Ehe einfach hinterfragt, weil er zeigt, was passiert, wenn Liebe und Gefühle sich in Konventionen einrichten. Also das fand ich dann auch schon irgendwo auch wieder utopisch. Das hat gleichzeitig doch auch wieder eine Hoffnung gemacht auf andere Beziehungsmodelle. Ja, und dann war es natürlich die Begegnung mit dem Bergman-Universum, mit den extremen Nahaufnahmen, mit Gesichtern, die Bände sprechen. Und für alle, die noch beneidenswerterweise die Reise ins Bergmannland noch nicht angetreten haben, für all die hat Hartwig Tegeler die Top 5 der bekanntesten Bergmann-Bilder zusammengestellt. Würden Sie jetzt den Film starten? Filmregisseur ist eine Person, som aldrig hinner tänka för bara problem. Ein Filmregisseur ist jemand, der vor lauter Problemen gar nicht zum Nachdenken kommt. Lust auf den Film? Platz 5. Das siebente Siegel. 1957. Die Zeit vergeht. Und der Sinn der Existenz? Und wo ist Gott? Warum versteckt er sich vor uns? Fragt der Ritter, der vom Kreuzzug heimgekehrt ist und nun dem Tod begegnet, der ihn holen will. Bist du bereit? Mein Körper ist bereit. Ich nicht. Der Ritter überredet den Tod zu einem Schachspiel. Aufschub. Auf der Reise zu seinem Gut durchlebt der Zweifelnde und Suchende alle Höhen und Tiefen einer Sinnsuche. Wie der Tod am Ende den Ritter und seine Gefährten holt, beschreibt der Schauspieler seiner Frau. Es ist eine Prozession. Sie tanzen hinter ihm her, wie er es will. Und er selber geht voran. Was du immer siehst. Wenn die Welt in Angst, wie hier vor der Pest, versinkt, was ist dann? Und diese Frage, die Ingmar Bergman in das siebente Siegel mit einer ungeheuren Wucht stellt. Was ist dann der Sinn unseres Seins? Platz 4. Das Schweigen. 1963. Das Uhrticken im Schweigen. Symbol für die Existenzdifferent. Ist der Skandalfilm der 1960er noch heute skandalös? Ja, nicht wegen Sex, nackter Brust, Masturbationsszene, sondern wenn Anna im Hotelbett mit dem Unterrock bekleidet sich am Gitter des Bettes festhält, wenn wir ihr Gesicht in dieser Mischung aus Verzweiflung und Lust sehen, wissend, dass die gehasste und geliebte Schwester draußen vor der Hotelzimmertür kauert, dann wirkt die Entblößung dieses Menschen in diesem Bild immer noch erschütternd. Wenn die Sexualität sichtbar wird als verzweifeltes Ventil, mit der Einsamkeit zu kommunizieren, weil Gott schweigt. Wir fahren mit dem Zug um 3. Das Schweigen bietet keine Erlösung. Skandalös immer noch. Platz 3. Wilde Erdbeeren. 1957. Es ist unsinnig, in dieser Welt zu leben. Noch eine Reise, ein Roadmovie, ja. Der alte Professor auf dem Weg zu einem Jubiläum. Im Auto seine Schwiegertochter Marianne, Ingrid Thulin, die in Das Schweigen eine der Schwestern spielte. Anhalter sind bald auch im Auto. Erinnerungen überfluten die Reisenden, Bilder aus der Vergangenheit, solche an unglückliche Ehen. Und alle befinden sich in einem Diskurs über den Sinn der Existenz, über die Frage nach Gott und die nach der Chance, ob eine Ehe grundsätzlich überhaupt glücklich sein kann. Aber das sind doch bloß Ausflüchte. Ich bin selbst ein unwillkommenes Kind gewesen in einer Ehe, die Hölle war. Ach ja, die Ehe, die Ehen. An sich und für uns oder gegen uns. Aber du glaubst, dass ich dich auch liebe. Ja, das glaube ich wirklich. Platz 2. Szenen einer Ehe. 1973. Aber wenn wir es zerreden, wird die Liebe wieder verschwinden. Nicht nur im Schweigen von 1963, auch hier in dem Psychodrama von Marianne und Johann, ist das Bestimmende das Schweigen, während das Paar doch unentwegt redet. Der antagonistische Widerspruch, von dem Szenen einer Ehe getragen wird. Dass trotz Sprechens Kommunikationslosigkeit herrscht. Für alle, die Ehepartner waren oder es noch nicht waren oder es nach Szenen einer Ehe um Gottes Willen nie werden wollten, brachte Dieter E. Zimmer 1973 den Spiegelcharakter von Ingmar Bergmans Film auf den Punkt. Man war im Kino und spielt im Tageslicht das gleiche Stück weiter. Ach ja, Bergmans Wahrhaftigkeit. Platz 1. Fanny und Alexander. 1982. Noch eine fürchterliche Ehe. 1907, Theaterfamilie. Der Vater stirbt, Emilie, Mutter von Fanny und Alexander, heiratet einen sadistischen wie bigotten Kirchenmann. Am Ende gelingt ihr die Flucht aus dieser Ehe. Ein Wandgemälde, so hat Bergmann diesen Film selbst bezeichnet, der eine Art Vermächtnis seines Schaffens ist in dieser Erinnerung an eine Kindheit. Am Ende von Fanny und Alexander liest die ältere Schauspielerin aus dem neuen Stück vor, das aufgeführt werden wird, August Strindbergs Ein Traumspiel. Alles kann geschehen, alles ist möglich und wahrscheinlich. Zeit und Raum existieren. Auf einem unbedeutenden wirklichen Grunde spinnt die Einbildung weiter und webt neue Muster. Was für ein Satz über Bergmanns Kino. Was für ein Satz über das Kino schlechthin.